Kein Land der Welt liebt seine Könige mehr als Frankreich. Hier ist die Monarchie bis heute nicht gestorben. Im Gegenteil, sie ist gewachsen. Jedes Genre, jede Nische, und sei sie auch noch so klein, hat ihren eigenen König. Die Tour de France hat Bernard Hinault, die Philosophie Bernard-Henri Lévy, das Kino nach wie vor Brigitte Bardot. Und die Modelwelt natürlich Carla Bruni Sarkozy. Und auch wenn die Könige abgelöst werden, das Königtum bleibt. Denn die größte Leidenschaft der Franzosen nach der Liebe ist es, zu ihren Helden aufzuschauen. Es gibt nur einen einzigen König, auf den die Franzosen herabschauen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie The King of Comedy. Sein Name Louis de Funès oder im Volksmund einfach Fufu. Fufu, das klingt nicht nach König, eher nach Schoßhündchen, bestenfalls nach Kleinkind. Und so verhält er sich ja auch, wie ein Dreijähriger. Der Mann, den Frankreich nur als alten Mann kennt, bockt, zickt und tobt durch seine Filme, beschimpft die Leute und schlägt sie, während er sie beschimpft. De Funès vollbringt keine noblen Taten und er löst auch keine noblen Gefühle aus. Trotzdem sind die Franzosen alle verliebt in diese kleine, uncharmante Person und keiner weiß warum. Es ist das größte Geheimnis des französischen Kinos. Die schönen blauen Augen von Louis de Funès. Ein Feature von Rebecca Partouche. Die Filme von Louis de Funès laufen seit einem halben Jahrhundert im Kino und im Fernsehen. Kinder aus drei Generationen sind mit Fantomas und den Gendarmen aufgewachsen. Er ist jemand, den sie schon immer kennen und am liebsten in den Arm nehmen möchten. Auch gegen seinen Willen. Patrick de Funès. Wie mein Vater sagte, Alain Delon lässt man in Ruhe. Der wird immer mit Monsieur Delon angesprochen, weil die Leute Angst haben, was aufs Maul zu kriegen. Mein Vater dagegen wurde immer mit Salut Fufu begrüßt. Und Gott weiß, wer das gehasst hat. Und oft folgte dann noch der Klaps auf die Schulter. Und Helge Schneider, sein größter Fan. Deshalb hat man ja Erfolg, weil die Leute denken, man gehört denen. Wir können einen anfassen. Das ist mein Helge. Das ist mein Louis de Funès. Bei ernsten Rollen, zum Beispiel Orson Welles, würde man nie hingehen und sagen, hey Orson, da wird man immer, guten Tag. Weißt du, das ist reserviert. Ne? Aber bei Komikern ist es nicht reserviert. Aber umgekehrt braucht Louis de Funès Abstand. Sehr viel Abstand. Er geht nicht unter die Leute, ignoriert seine Schauspielkollegen und Interviews mit ihm sind eine wahre Rarität. Höchst reserviert und niemals privat begegnet diese geheimnisvolle Person ihrer Umwelt. Im realen Leben wie in seinen Filmen siezt de Funès bis auf seine Kinder absolut jeden und trägt seinen unvermeidlichen Anzug wie eine Rüstung. De Funès ist ein Buch mit 7 Siegeln, auch für seine Familie. Mein Vater sprach nie über seine Herkunft. Darum war es für mich sehr schwer, als ich in De Funès Intime plötzlich über ihn sprechen musste. Mir fehlten einfach die Informationen. Ich weiß nur, was er mal nebenbei erzählt hat. Und das ist sehr wenig. Ja, wenn ich von meinem Vater spreche, ist es wie von einer historischen Figur. Sicher ist nur eines. Louis-Germain David de Funès de Galartha wurde im Jahr 1914 in einem Vorort von Paris geboren. Und seine Eltern waren Spanier. Alles Weitere ist Legende, von ihm selbst in die Welt gesetzt. Es ist eine wilde spanische Mantel- und Degengeschichte. Ein andalusischer Vater von edlem Geblüt, eine streng bewachte katholische Mutter, eine heimliche Romanze, Entführung und Flucht nach Frankreich, kurzes Glück in Paris, Louis wird geboren. Die Mutter handelt mit Pelzen, der Vater mit Diamanten. Aber er ist farbenblind, wird betrogen und verliert alles. Von da an verschwindet der hübsche Andalusier von der Bildfläche. Er hinterlässt nur einen Abschiedsbrief am Ufer der Seine und eine Ehefrau. Aber Signora de Funès de la Galartha lässt sich nicht täuschen. Nach einer jahrzehntelangen Suche findet die patente Frau ihren Mann tatsächlich wieder, mitten im Dschungel von Venezuela. Und bringt den sterbenskranken Spanier nach Frankreich zurück. Und wenn an dieser Geschichte auch nur ein Funken Wahrheit ist, dann hat Louis de Funès seinen Vater kaum gekannt. Dafür umso intensiver miterlebt, wie hart seine Mutter sich abrackern musste, allein mit 3 Kindern in einem Land, das sie kaum kannte. Ihr großer Sohn liebt die Mutter über alles und will sie beschützen. Mit dem Ziel, Glanz, Ehre und Familie für sie zurückzuerobern, zieht der Mann, der später einmal vorbildlicher Familienvater und treuer Ehemann sein wird, hinaus in die Welt. Auch als seine Mutter lange tot ist, bleibt de Funès seinen ritterlichen Idealen treu. Er liebt seine Frau und seine Kinder mehr als alles. Auch mehr als sich selbst. Dabei hat de Funès einen wenig ritterlichen Start ins Leben. Er findet keine Freunde, wird in jedem Job entlassen. Und selbst die Armee, die dringend Soldaten braucht, will ihn nicht. Mit 1,60 Meter und 50 Kilo wird er sofort ausgemustert. Er ist so klein und mager, dass alle denken, er hat Tuberkulose. De Funès Biograf Bertrand Dical. On peut dire aujourd'hui encore une fois poliment que il a cherché sa voie. Wenn man es heute freundlich verpacken wollte, würde man sagen, dass er seinen Weg gesucht hat. Aber auf den Punkt gebracht haben seine Tanten und Onkel gedacht, der kleine Louis ist ein totaler Versager. Er hat nicht fertig studiert, er hat etliche Lehren gemacht und nicht abgeschlossen, kein Geld verdient. De Funès gehört bei weitem nicht zu den Schauspielern, die einer Berufung gefolgt sind. Er musste seinen Weg sehr lange suchen. Par une vocation et qu'a choisi une voie. Non, non, il a longtemps cherché sa voie. Louis de Funès hat keine Berufung. Er fühlt sich nur zu etwas Großem berufen. Leider passen die einzigen Stärken, auf die er wirklich zurückgreifen kann, nicht wirklich zusammen. De Funès ist ein fantastischer Angler und ein unglaublich schneller Sprinter. In seinem kleinen Körper versammeln sich 2 extreme Zustände, die im Grunde dasselbe sind. Langes Warten, explodieren und wieder langes Warten. Und genau diese Fähigkeit, die ihn später zum großen Schauspieler machen wird, ist jetzt bloß ein Hindernis. Denn fürs Erste geht es nicht darum, sich ein paar Minuten auf eine einzige Szene zu konzentrieren, sondern 10 Stunden am Stück dieselbe debile mechanische Tätigkeit durchzuhalten. Fließbandarbeit im weitesten Sinne. Denn genau damit verbringt Louis de Funès die nächsten 10 Jahre. Il y a une maison qui a bien voulu me prendre comme arpète, c'est-à-dire à faire les livraisons, et puis le soir à ramasser les épingles et les clous avec un aimant. Es gab einen Kirschner, der so freundlich war, mich anzustellen. Ich musste morgens die Lieferung annehmen und abends die Nadeln und Nägel mit einem Magneten aufsammeln und die gebogenen und die geraden auseinandersortieren, um dann die gebogenen mit einer Pinzette wieder gerade zu biegen. Und das Abend für Abend, das ganze Jahr über. Später habe ich bei einem Buchhalter gearbeitet, wo ich Briefe nach Buchstaben sortieren musste. F zu F, S zu S, T zu T und so weiter. Bald darauf musste er 2 Buchhalter einstellen, um meine monströsen Fehler zu korrigieren. Und ich wurde entlassen. Louis de Funès wird ein Dutzend Berufe ausprobieren. Aber egal ob Schaufensterdekorateur oder Industriezeichner, er ist überall gleich unkonzentriert. Und er wird auch überall entlassen. Was auch immer er versucht, er bleibt unweigerlich unten. Und das in einer Zeit, wo unten richtig weit unten meint, denn das Arbeitsklima ist nachhaltig vom Militär geprägt. Wer ganz unten ist, wird geduzt, gestraft, erniedrigt. Wenn er Fehler macht, bestraft. Wenn er keine macht, auch. Die Zeit, in der andere junge Männer ihre schönsten Liebesromanzen erleben, verbringt de Funès in Kellern und Kammern. Aber genau aus dieser Zeit wird er später seine besten Ideen ziehen. Louis de Funès. Durch diese vielen Jobs habe ich sehr viel gelernt über Chefs. Das Verhältnis von Chef und Angestellten. Ah, ich werde befördert. Verziehen Sie sich! Ich kenne das alles in- und auswendig. Nach oben schleimen und nach unten treten. De Funès spielt am liebsten beides. Darum übernimmt er so gerne die Rolle des mittleren Chefs, weil der eben beides ist. Schleimer, wenn er von einer höheren Mütze gestoppt wird, und Diktator, wenn er einen Sklaven unter sich hat. Hemmungslos, ohne jede Scham und mit irrer Geschwindigkeit wechselt er je nach Bedarf die Tonart. Diese rasanten Wechsel von oben nach unten werden später einmal das Markenzeichen von Louis de Funès. Er wird dafür viel Prügel bekommen. Von den Linken, weil er die Hierarchien bestärkt, und von den Rechten, weil er sie untergräbt. Aber das alles ist noch Zukunftsmusik. Denn bis zu seinem 50. Lebensjahr kriegte Finesse nur einen Ton zu hören, Kommandoton. Also beschließt Finesse, sich selbst nach oben zu befördern. Er besinnt sich auf das Einzige, was er kann, Klavierspielen. Noten kann er zwar keine lesen und singen ist auch nicht seine Stärke, aber seine Mutter hat ihm 250 Melodien beigebracht. De Funès wird Musiker. Ein großer Musiker, was sonst? Alle Großen haben ja mal klein angefangen. Die Gabins, die Montans, die Bourvilles, sie alle haben ihre Karriere als kleine Chansonniers in zweitklassigen Lokalen gestartet. Den Kopf voll größenwahnsinniger Visionen bewirbt sich de Funès als Pianist im L'Horizon, einem zwielichtigen Lokal, in dem hauptsächlich Gauner, Prostituierte und später auch deutsche Soldaten verkehren. Aber schon am ersten Tag, als er mit den wildesten Improvisationen loslegt, wird er von seinem Chef gestoppt. Denn am L'Horizon, dem Horizont, ist nur der Name grenzenlos. Bertrand Dical. Il faut pas prendre non plus le métier de pianiste de boîte de nuit comme un vrai métier de musicien comme on l'entend aujourd'hui. Barpianist war damals kein künstlerischer Beruf, so wie Musiker im heutigen Sinne. Zu diesem Zeitpunkt gab es, so schätzt man, um die 15.000 Musiker, die in den 40er Jahren in Paris als Pianisten arbeiteten. In Bars, in Cafés, Bistros, in Nachtclubs, Einkaufsläden, ja selbst beim Friseur. Und all diese Leute konnten nur deshalb als Musiker überleben, weil es noch keine Lautsprecher, Radiogeräte und Hi-Fi-Anlagen gab. Louis de Funès ist wieder genau da, wo er nicht hin will, in der Fabrik. Nur diesmal ist er selbst die Maschine, eine menschliche Jukebox. Ich musste von abends 17:30 bis morgens 17:30 spielen. Ich weiß nicht, ob Sie sich den kleinen Zeiger vorstellen können, aber der bewegt sich ganz schön langsam, sage ich Ihnen. Als sie nach Hause kam, konnte ich nicht mal mehr artikulieren, so starr war mein Kiefer. Ganze 12 Stunden muss er auf seinem kleinen Hocker durchhalten. Die Hände an den Tasten, die Füße an den Pedalen. Für den Mann, der eigentlich nur sekundenweise stillsitzen kann, eine wahre Tortur. Zur Lockerung seiner Kiefermuskeln gewöhnt sich der arme Pianist Grimassen an. Aber so hart der Job auch ist, zum ersten Mal gefällt ihm, was er macht. So sehr, dass er immer besser werden will, am besten gleich der Beste. Darum besucht er eine Musikschule, für die er eigentlich keine Zeit hat und auch kein Geld. Das Einzige, was er aus dieser Schule mitnimmt, die Sekretärin. Man müsste Klavier spielen können, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Wenn die Herren die Musik machen können, schneller Ohren der Damen vertrauen. Als Jeanne Barthélemy de Maupassant ihn zum ersten Mal hört, ist sie von seinem Feuer und seiner Freude so hingerissen, dass sie ihn vom Fleck weg heiratet. Vielleicht, weil seine Musik so schön ist, vielleicht, weil de Funès in diesem Kriegsjahr 42 der einzig verbliebene Mann in Paris ist, vielleicht aber auch, weil seine blauen Augen so schön leuchten. Blue eyes, baby's got blue eyes. Meine Mutter sagt es immer wieder, er ist schön, er hat so wunderschöne Augen und das ist ausschlaggebend. Aber es gibt noch etwas, das Jeanne und Louis mehr als alles andere verbindet. Es ist das Gefühl, das falsche Leben zu führen. Jeanne Barthélemy de Maupassant ist nicht nur die kleine Sekretärin einer Musikschule, sie ist vor allem die Enkelin des Schriftstellers Guy de Maupassant. Und als solche möchte sie wieder auftreten. Genau wie der verarmte spanische Adlige Louis-Germain David de Funes de Galarza. Gemeinsam wollen sie sich zurückholen, was ihnen zusteht. Glanz und Reichtum. Jeanne weiß auch schon wie. Ihr Louis hat nicht nur die blauen Augen von Jean Gabin, er hat auch sein Talent. Darum muss er Schauspieler werden. Romantischer Held. Was sonst? Sie bewirbt ihn am Cours Simon, der renommiertesten und teuersten Schauspielschule Frankreichs. Für das Vorsprechen hat sich Familie de Funès intensiv auf Molière vorbereitet. Aber als Louis dort ankommt, fühlt er sich sofort schlecht. Er ist nicht nur der älteste, sondern auch der mit Abstand unmännlichste Bewerber. Aber Er hat einen Trumpf. Seine Schönheit, wie seine Frau immer sagt. Bertrand Dical. De Funès, c'est pas un jeune premier. C'est-à-dire que quand on regarde les photos de Louis de Funès dans son premier film, La Tentation de Barbizon. De Funès ist kein romantischer Held. Wenn man sich die Bilder aus seinem ersten Film, Wenn der Himmel versagt, ansieht, da ist er 31, höchstens 32. Sieht aber ehrlich gesagt gut 15 Jahre älter aus. Er hat massiven Haarausfall, eine dicke Nase und zwei struppige Braunbüschel, die viel zu eng beieinander liegen. Er hat überhaupt nichts, um Karriere zu machen, in einer Zeit, wo das Kino nur den sehr hübschen jungen Leuten einen Platz als Star anbietet. Aber seine Hässlichkeit ist noch nicht mal das größte Hindernis. Denn Louis de Funès kann sich weder Text merken, noch kann er richtig sprechen. Er atmet völlig falsch und näselt wie eine Ente. Niemand kann ihn verstehen und vor lauter Angst versteht er sich nicht mal selbst. Vor den verwunderten Augen seines Lehrers springt er erst hyperventilierend hin und her, um dann wie ein Taucher den Atem ganz anzuhalten. Mit angepressten Armen und geschlossenen Augen rezitiert er mit ernster Miene einen Text, dessen Inhalt sich ihm immer mehr entzieht. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Aber es geschieht ein Wunder. Louis de Funès wird angenommen. Blue eyes, baby's got blue eyes. Das Vorsprechen ist aber so traumatisch, dass de Funès sich bis zu seinem Tod nicht mehr trauen wird, Molière auf einer Bühne zu spielen. Und er wird auch nie wieder zu einem Vorsprechen gehen, ohne seine Frau Jeanne im Rücken. Aber selbst die kann ihm nicht immer helfen. In ihrem Buch Der Querkopf schreiben seine Söhne Olivier und Patrick de Funès. Während der Proben zu Nekrassow unterbrach der Regisseur Jean Maillet meinen Vater ständig und ließ ihn jedes Wort wiederholen. Aus der Tiefe des Zuschauerraums fuhr ihn meine Mutter an: Monsieur, jetzt sagen Sie bloß, mein Mann sei ein schlechter Schauspieler. Das haben aber jetzt Sie gesagt, Madame. Louis de Funès hat an der Schauspielschule so wenig gelernt, dass sein Lehrer sich nicht traut, ihm je die Rechnung zu schicken. Aber der Glaube seiner Frau ist unerschütterlich. Louis ist zum Schauspieler geboren. Und wenn sie es auf den kleinen Bühnen nicht erkennen, dann muss er eben auf die ganz große Leinwand. Familie de Funès geht zum Film. Louis taucht bei Hunderten von Vorsprechen auf und er bekommt auch Hunderte von Rollen. Als Höfling, Bettler, Kellner, Laufbursche. Und so landet der Mann, der auf dem Weg zu den Sternen ist, wieder ganz unten. 20 Jahre lang wird er als Kleindarsteller nicht mehr tun, als den großen Stars die Türen aufzuhalten. Und seine Frau wertet es schon als Erfolg, wenn er nicht von hinten gefilmt oder gleich komplett herausgeschnitten wird. Manchmal gibt es sogar Text. Im Film Entrain nommé Désir muss er 15 Stunden mitproben, um seine zwei Wörter unterzubringen. Meine Jacke. Mon gilet. In die wenigen kurzen Auftritte, die er hat, legt er seine ganze Energie. Übertrieben gut vorbereitet erscheint de Funès schon in aller Frühe am Set, lange vor dem Regisseur, und unter den Augen der verwunderten Putzfrauen probt er den Text mit seiner Frau. Mon gilet, mon gilet. Wie ein Irrwisch kämpft der kleine Kleindarsteller im Hintergrund, um auf sich aufmerksam zu machen. Er beginnt vor der Kamera zu grimassieren und herumzufuchteln, immer wilder. Aber sein stilles Schreien bleibt unerhört. Louis de Funès ist schon Mitte 40, als er in La Traversée de Paris seine große Chance bekommt. Die allererste kleine Rolle an der Seite eines richtigen Stars. Gabin, der König des französischen Kinos, ist das, was de Funès gern wäre. Maskulin, kantig und unglaublich populär. Für die Franzosen ist der Mann, der im Zweiten Weltkrieg Frankreich so tapfer gegen die Deutschen verteidigt hat, sowas wie der nationale John Wayne. Vor allem, er hat einen richtigen Beruf. Pferdezüchter. Einer, der mit den Händen arbeitet. Einer von uns. Gabin geht zum Set wie ein Arbeiter in die Fabrik und spricht seinen Text so nüchtern, als würde er an einer Schraube drehen. Gabin kam immer pünktlich und verlangte von den anderen dieselbe Pünktlichkeit. Eines Tages wartete er seelenruhig in seinem Sessel auf seinen Auftritt, als plötzlich sein Wecker ertönte. Alles fuhr zusammen. Nur Gabin ist in aller Ruhe aufgestanden, hat seinen Mantel und seine Sachen genommen, hat gesagt: Bonsoir, bis morgen, und ist gegangen. Es war Punkt 18 Uhr. Er hatte Feierabend. Zum Dreh von La Traversée de Paris ist Gabin pünktlich wie immer. Familie de Funès ist schon seit Stunden am Set. Aber eigentlich warten sie schon seit 20 Jahren auf diesen Augenblick. Als der Star endlich erscheint, freut sich Louis, als sei es der Weihnachtsmann. Gabin tritt auf und es wird still um ihn. Professionell und unaufgeregt spricht er seinen Text, um gleich wieder rauchen zu gehen. Aber de Funès ist noch nicht fertig. Er wird ja gerade erst warm. Er möchte bitte einen zweiten Durchlauf. Gabin schnurrt wieder genauso durch die Szene. De Funès aber hat schon den nächsten Gang eingelegt. Er wedelt mit den Armen, zieht Grimassen und springt durch den Raum wie ein kleiner Affe. Gabin ist extrem genervt. Er ist es nicht gewohnt, auf so ein unkoordiniertes Gezappel zu reagieren. Denn bei Jean Gabin kommt die Kraft aus der Ruhe, wie bei John Wayne. Jetzt muss er diesem hektischen Kleindarsteller hinterher spielen und kommt selbst aus dem Rhythmus. Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. In seiner Biografie über Louis de Funès schreibt Bertrand Dical: Gabin brauchte nur wenige Durchläufe und er änderte nichts von einem zum anderen. Vor allem konnte er eines nicht ausstehen, nämlich, dass man über die Szene diskutierte, die man gerade drehte. Aber de Funès diskutiert ohne Ende. Mit geradezu absurdem Selbstbewusstsein setzt er durch, dass seine Szene mit Gabin immer wieder geprobt wird, ohne Rücksicht auf das Nervenkostüm seines berühmten Kollegen. Er improvisiert sich warm und macht hunderte von Angeboten. Und während der Kleine sich immer weiter aufpumpt, sackt Gabin komplett in sich zusammen. De Funès hat ihm sämtliche Energie ausgesaugt. Danielle Thompson, de Funès Lieblingsautorin und Tochter seines Lieblingsregisseurs Gérard Houry. Ich glaube, er war ein Schauspieler, der, wie mein Vater sagte, etwas Zeit brauchte, um warm zu werden. Von Aufnahme zu Aufnahme wurde er immer besser, immer wilder, immer freier. Während viele Schauspieler wie Gabin, die sofort gut sind, von Mal zu Mal immer leerer werden. De Funès und Gabin sind wie Hund und Katze. Während die Stärke des einen gerade im Understatement liegt, lebt der andere ausschließlich von der Übertreibung. Nicht nur, dass de Funès jedes Gefühl mit einer Riesengeschwindigkeit ansteuert, er rast innerhalb von wenigen Sekunden auch schon in die nächste Emotion. Und während Gabin einmal an der Zigarette zieht, hat de Funès schon 50 Grimassen untergebracht und 200 Kilometer zurückgelegt. Louis de Funès hat alles auf eine Karte gesetzt, den ganzen Dreh aufgehalten, den großen Star verärgert. Aber es hat sich gelohnt. Diese eine kleine Szene bringt seine Karriere endlich ins Rollen. De Funès bekommt das erste große Angebot von einem Produzenten, Lavar, dem Geizigen von Molière. Sein ganz großer Traum und gleichzeitig sein ganz großes Trauma. Denn das Vorsprechen am Cours Simon sitzt ihm noch in den Knochen. Louis de Funès: Ich habe immer den Geizigen spielen wollen. Im Jahre 1957 ruft mich ein Produzent zu sich, um mir das Stück vorzuschlagen. Ich unterzeichne den Vertrag, fange aber gleich danach am ganzen Leib an zu zittern und denke, was für eine Anmaßung von dir, ausgerechnet den Geizigen spielen zu wollen. Das kannst du nicht. Ich sagte also ab und bekam 2 Wochen später stattdessen Oscar angeboten. Eigentlich hatte Familie de Funès dem Theater ja den Rücken zugewandt, aber dieses Stück ist anders. Es ist ein Boulevardstück, in dem es viel zu schlagen gibt und wenig zu sprechen. Vor allem aber, zum ersten Mal hat er die Fläche, die er braucht für sein Spiel. Und angefeuert vom Publikum improvisiert er wie in Trance. Aus kleinen Miniaturen werden riesige Clownsnummern. Aus seiner Nase wird eine lange Nase. Und eine noch längere Nase, die wächst und wächst und wächst von Vorstellung zu Vorstellung. Bis er auf sie treten kann, sie verknoten muss, die er aufbläst, bis die Nase platzt und ihm das ganze Gesicht versaut. Das Publikum ist außer Rand und Band und de Funès macht seine Pantomimen immer größer, bis das Stück eine halbe Stunde Überlänge hat. Und während er 10 Minuten lang Himmel und Hölle mit sich selber spielt und sich wie ein Schulmädchen an imaginären Zöpfen zieht, steht seine Ehefrau im Stück ratlos daneben und weiß nicht, wie sie die Zeit rumkriegen soll. Wie Jean Gabin, wie später Jean Marais, werden sich auch hier die meisten Schauspieler weigern, je wieder mit de Funès auf der Bühne zu stehen. Aber genau das, was seine Kollegen so hassen, ist das, was das Publikum liebt. Dies unberechenbare, exzessive Spiel, in dem der ganze Körper agiert. In einem Artikel der Tageszeitung Le Figaro heißt es: Haben Sie Louis de Funès gesehen? Er zwinkert mit den Augen, senkt eine Augenbraue, zieht die andere hoch bis zu den Haaren, schneidet Grimassen und massenhaft spaßige Gebärden, erzürnte, wütende, verblüffte Gesichter, verzieht das Gesicht wie aus Gummi, beißt sich auf die Lippen, rümpft die Nase, zieht einen Flunsch, klopft mit dem Fuß, legt den Kopf schief und verbiegt den Körper, steckt den Finger ins Ohr, nur um dann schnell Napoleon zu werden. Man könnte meinen, das verrückte Geschnatter der Ente Donald zu hören und die Grimassen des Matrosen Popeye zu sehen. Er springt die Sprünge des tanzenden Pierrot. Er berührt das Grandiose im Clownesken und endet in einer Art höchster Verrücktheit. Ein surrealistisches Wunder. Während im französischen Kino so viel geredet wird wie noch nie, spielt Louis de Funès vor allem mit dem Körper. Damit steht er ganz allein da. Denn ganz Frankreich wird von schlechten Nouvelle Vague-Filmen überschwemmt, in denen eloquente Pariser über die Liebe reden. Aber Louis de Funès ist einfach kein Sprechschauspieler. Er will keine langen Texte. Ihm reicht schon eine einzige Zeile, um 10 Minuten zu füllen. Bidi bidi ba, bidi bidi ba, bidi bidi ba, bidi bidi ba, 5, 6, 7. Schade nur, dass die Musikalität in der deutschen Synchronfassung völlig verloren geht. Statt den feinen Rhythmus von de Funès aufzunehmen, wurden gnadenlos Texte dazugedichtet, sogar dann, wenn er gar nichts sagt. Dafür wurden die de Funès-Pantomimen alle radikal gekürzt und seine dadaistischen Klangspiele komplett gestrichen. Aber bei de Funès ist alles Rhythmus, alles Klang. Und wenn er als Ballettmeister seine internationale Tanzkompanie in einem wilden Mischmasch aus Französisch, Englisch und Spanisch anmotzt, beruht die Komik natürlich auf dem Spiel mit den Sprachmelodien und nicht auf dem Inhalt. 5, 6, 7! No! Comment? I said no! But why? Because I'm tired, that's why. I'm fed up, I've had it! It is not possible. It is not true. Le pauvre Dieu! It is not true. It is true. I'm tired and I want a break. But it is not the real reason. It is the real reason. It is. It is not the real reason. What is the real reason? The real reason is that I want to get married. Qu'est-ce que ça dit? Se va casar. Usted se va a casar. That's right. ¿Y por qué? Because I love him. Pero usted no puede casarse. Usted no tiene el derecho. Übersetzt wurde die Szene von der deutschen Synchronabteilung nur in Deutsch, Deutsch und Deutsch. Louis de Funès ist in diesen deutschen Fassungen einfach nicht wiederzuerkennen. Aus dem vornehmen Aristokraten ist ein vulgärer Klotz geworden. Aber genau das ist er nie im Original. Er beschimpft zwar die Leute, und während er sie beschimpft, schlägt er sie auch, aber er tut ihnen nicht weh. Die Schläge sind Cartoon-Schläge, und die Schimpftiraden sind bloß Lärm. Denn de Funès schimpft immer nur, um seinen Willen zu kriegen, niemals um andere zu verletzen. Und niemals würde er, wie im Deutschen, plötzlich seine dicke Tänzerin als Pfannknödel beschimpfen. In der Originalfassung bestaunt er die dicke Frau, als wäre sie ein komisches Tier, aber er beleidigt sie nicht. Wie ein Kind, das die Welt zum ersten Mal sieht, bleibt de Funès vor jeder Attraktion stehen, um sie anzustarren. Auch dann, wenn es ihm gar nicht passt. De Funès reagiert immer ganz unmittelbar auf seine Umwelt, nimmt alles auf, was ihn umgibt, bis er mit Energie so vollgesogen ist, dass sie irgendwo wieder raus muss. Und sie entlädt sich wie ein Stromschlag. Über sämtliche Körperextremitäten, die Nase, die Ohren, die Hände, die Füße. Ja, de Funès ist so elektrisch aufgeladen, dass er fast den Erdboden verlässt. Wie ein bunter Flummi donnert er durch die Szenerie, tanzt über die Tische, hängt sich an Hubschrauber, wandert mit seinem kleinen, zusammenklappbaren Körper als Koffer über die Laufbänder eines Flughafens, klatscht und watscht sich als Kaugummi durch die klebrigen Kanäle einer Kaugummifabrik. Er macht viele seiner Stunts selbst und lernt jeden Sport mit unglaublicher Geschwindigkeit. Von Jazzdance bis Kung-Fu. Ausgerechnet Louis de Funès, der sein Leben lang den konservativen Patriarchen gespielt hat und schon mit 20 alt aussah, ausgerechnet dieser Mann hüpft, plumpst und blippt wie ein 15-jähriger Zirkusartist. Und das ist auch der Grund, weshalb Kinder aus aller Welt sich über diesen Gummiball total kaputt lachen können. Aber de Funès funktioniert ja auch wie ein Kind. Das eigene ist immer besser. Die eigene Familie, die eigene Religion, Hautfarbe, Land, Status, selbst der eigene Chauffeur. De Funès mag nur das, was er kennt. Das Fremde lehnt er schon aus Prinzip ab. Gleichzeitig ist er so neugierig, dass er alles untersuchen muss. Und wenn es doch besser ist als das eigene, dann will er es selber haben. Mit unglaublicher Geschwindigkeit nimmt er alles Mögliche in sein Repertoire auf. In Rabbi Jacobe lernt der hochkatholische Victor Pivert nicht nur in Sekundenschnelle Jiddisch, er schmeißt auch gleich einen kompletten jüdischen Gottesdienst, wenn auch mit katholischen Einsprengseln, und tanzt Klezmer wie ein junger Gott. Halt! Halt! Und jetzt, da er quasi katholischer Jude geworden ist, missioniert er seine unwissenden Landsleute mit der Herablassung des Eingeweihten. Eigentlich ist ihm völlig wurscht, ob einer katholisch, jüdisch oder muslimisch ist. Hauptsache, die Leute lieben ihre Familie, so wie er, und haben irgendeine Religion, so wie er auch. Denn so egoistisch de Funès in seinen Filmen auch sein mag, er hat unerschütterliche Werte. Seine Helden lieben ihre Religion und ihre Familien mehr als sich selbst. Der Gendarme von Saint-Tropez lässt sich lieber degradieren, als seine Tochter im Stich zu lassen. Und natürlich ist die Liebe Victor Pivers zu seiner Frau größer als die Angst vor arabischen Terroristen. Victor, mir! Victor! Bei aller Komik, Louis de Funès spielt fast immer Liebende. Darum ist er ja ursprünglich Schauspieler geworden. Er wollte romantischer Liebhaber werden, der mit seinen schönen blauen Augen die Kamera verführt. Denn angeblich konnte man nur mit sehr blauen Augen eine sehr große Karriere machen. Jean Gabin weiß, wovon er spricht. Ich hätte nie die Karriere machen können, die ich gemacht habe, ohne meine blauen Augen. Typen mit kleinen nussbraunen Augen sind nie groß rausgekommen im Kino, ob sie nun Talent hatten oder nicht. Man braucht helle Augen. Nehmen Sie Gable, Cooper, Garbo, Michel Morgan, Alain Delon. Alle haben blaue Augen. Im Film Le Quai de Brume konnte ich an meine Gasrechnung denken oder an den Preis von Chicorée. Das Blau meiner Augen machte den Rest von alleine. Das hat mir viel Arbeit erspart. Das stimmt. Blaue Augen ziehen das Licht an und lassen sich leichter hervorheben als dunkle Augen. Aber es gibt ganz große Stars, die schwarze Augen und braune haben. Und ich glaube, es ist eine Illusion, dass blaue Augen... Ich habe selbst blaue Augen. Schauen Sie. Und ich glaube, es ist eine schöne Illusion. Anders als Daniel Thompson glaubt Louis de Funès an diese Illusion. Und seit er mit Jean Gabin seine große Szene hatte, will er auch seine blauen Augen. Nein, noch blauer als die von Gabin. Und mit wachsendem Erfolg werden die Augen von de Funès tatsächlich immer blauer und blauer. Louis de Funès avait les yeux bleus. Pas mal de gens que j'ai rencontrés disent, il avait les yeux bleus, mais pas si bleu que ça. Louis de Funès hatte zwar blaue Augen, aber viele Leute, die ihn kannten, haben mir erzählt, dass sie nicht so besonders blau waren. Darum wird er später die Licht- und Farbtechniker tyrannisieren, um seine hellen, blauen Augen zu bekommen. Als de Funès später ein ganz großer Star ist und Gabin auf dem absteigenden Ast, will er der Welt zeigen, wer die blauesten Augen hat. Er heuert Jean Gabin noch einmal an, lässt den Film nachkolorieren und seine Augen sind tatsächlich blauer als die von Gabin, der nun wie ein rotgesichtiger Säufer aussieht. Mit 50 hatte Funès keine Freunde, aber eine Menge Feinde. Mit seinem opulenten Spiel bläst sich de Funès so auf, dass von den anderen kaum noch etwas zu sehen ist. Aber um richtig aufzudrehen, braucht der unkollegiale Mann zwei Dinge: Fläche zum Improvisieren und gute Laune am Set. Das geht nur mit Schauspielern, die bereit sind, die zweite Geige zu spielen. Und einem Regisseur, der die Zeit, das Geld und die Nerven hat. Ein Mann, der aus der Komödie was ganz Großes machen will. Ein Mann, der seinen Größenwahn teilt. Der Regisseur Gérard Oury liebt die Oper und will eigentlich Opern machen, aber er traut sich nicht. Stattdessen geht er mit der Mode und dreht einen miesen Nouvelle-Vague-Film nach dem anderen. In einem dieser Filme engagiert er Louis de Funès, seinen alten Bekannten aus der Schauspielschule Simon. Es ist Liebe auf den ersten Blick. De Funès, der selbst 20 Jahre gebraucht hat, um zu erkennen, dass er kein Tragöde ist, erkennt jetzt sofort, dass Uri auf dem Holzweg ist. Gérard Uri. Dans le Crime de Pépin, qui était un des tout premiers films que j'avais fait, il y avait une scène comique et Louis. In Der perfekte Mord, einem meiner ersten Filme, gab es eine komische Szene. Louis hatte einen einzigen Drehtag. Und dieser Tag war entscheidend für mein Leben, denn es war ein dramatischer Film. Und es gab eine einzige komische Szene, in der ich Louis gebeten hatte, die Rolle eines Barkeepers zu übernehmen. Und während dieser Aufnahmen musste ich hinter der Kamera so viel lachen, dass Louis mir gesagt hat, er versteht nicht, warum ich dramatische Filme drehe. Du musst komische Filme machen. Du hast doch einen solchen Spaß. Den Tipp seines neuen Freundes setzt Uri sofort um. Gleich nach seinem Coming-out schreibt er seine erste Komödie, Le Corneau, von der dichtenden deutschen Synchronabteilung gleich mit zwei Titeln übersetzt, Louis das Schlitzohr und Scharfe Sachen für Monsieur. Louis de Funès spielt einen Gangsterboss, wie man ihn in Frankreich bisher noch nicht gesehen hat. Sehr böse und sehr komisch zugleich. Für seinen Corneau geht Uri in die Vollen. Zu einer Zeit, wo Komödien so heruntergeschlammt werden, dass die Schauspieler ihren Text meist selbst zu Ende schreiben müssen, hat Gérard Uri ein ganzes Jahr an seinem Drehbuch gesessen. Was die Schauspieler bekommen, sind richtige Dialoge. Noch nie ist so viel Zeit, noch nie so viel Geld in eine Komödie investiert worden. Gérard Uri hat schon immer teure Filme gemacht. Er hat immer gesagt, er sieht nicht ein, warum er Leute im Pullover in einer Küche filmen sollte. Kino ist zum Träumen da. Es ist da, um Dinge zu zeigen, die schön sind oder die man nicht kennt. Er wollte schon immer Dinge zeigen, die größer sind als die Realität. In 8 Jahren macht Uri 4 gigantische Filme mit Louis de Funès. Und was für Filme? Das Schlitzohr, die große Sause, die dummen Streiche der Reichen gehören zu den erfolgreichsten französischen Filmen aller Zeiten. Uri hat weder Kosten noch Aufwand gescheut. Kostbare Kostüme, gefährliche Stunts, exotische Tiere, sprechende Papageien und ganze Kamelhorden. Aber Uris größter Coup ist, Louis de Funès als Helden zu besetzen. Denn eigentlich waren die großen Kinos reserviert für Leute wie John Wayne und James Bond. Jetzt lässt er diese kleine, merkwürdige Person über die riesige Leinwand wieseln. Und siehe da, de Funès hat mehr Schauwert als 100 Kamele. Einen solchen Helden haben die Franzosen noch nie gesehen. Ein cholerisches Rumpelstilzchen, wahnsinnig klein und wahnsinnig egoistisch, das überhaupt nicht kämpfen kann, aber unglaublich gut weglaufen. Sein Kollege aus den Gendarmenfilmen, Patrick Prigent. Dans la génération d'après les grands héros des années, disons, 50-60. Das ist die Männergeneration, die auf die großen Heroen der 50er, 60er Jahre folgt. Gary Cooper, Tyrone Power, John Wayne. Die noch den Archetypus des schönen Kerls verkörpern wie Gary Cooper, Tyrone Power und John Wayne. Dustin Hoffman hat eine neue Ära eingeleitet. Die Ära der Männer, die nicht mehr klassisch schön sind, dafür aber eine Menge Charme haben. Ihr Frauen wisst genau, was ich damit meine. Weil ihr anders tickt als die Männer, die viel zu stupide nach Schönheit bei einer Frau suchen. Ihr lasst euch verführen von etwas anderem. Ihr seid viel intelligenter als wir. Charme hin oder her. Kein amerikanischer Regisseur hätte damals gewagt, Woody Allen und Dustin Hoffman in einem Hochglanz-Actionfilm zu besetzen. Uri traut sich. Er packt sein Rumpelstilzchen in den teuersten französischen Film seiner Zeit. Die große Sause ist beides, Komödie und Actionfilm. Und sie ist noch mehr als das. Sie ist die erste Komödie, die sich aus dem Zweiten Weltkrieg einen Spaß macht. Mit 15 Millionen Besuchern schreibt er für eine Kinogeschichte und schlägt nebenbei James Bond und alle Zeichentrickfilme von Disney. Zu einer Zeit, in der das französische Kino von amerikanischen Filmen geradezu überflutet wird, halten einzig Gérard Uri und Louis de Funès die französische Fahne hoch. Dafür verlangt de Funès bald auch amerikanische Gagen. Im Schnitt doppelt so viel wie Jean Gabin. Und doch sonst ist die kleine Person extrem pflegebedürftig. Zum Glück ticken Gérard, Ury und de Funès gleich. Bis zu 40 Mal proben die beiden manche Szenen. Dabei schaukeln sich Regisseur und Schauspieler gegenseitig hoch. Ury dreht ihn bis zum Anschlag auf und de Funès saust wie eine Ente durchs Bild. Während alle anderen Schauspieler auf ihren Markierungen stehen müssen, rennt de Funès wie ein Irrwisch durch die Szenerie. Gérard Ury. Wenn ich mit de Funès drehe, wird meine Kamera zu einem Jagdgewehr. Ebenso wie ein Jäger einen günstigen Augenblick abwartet, um sein Wild abzuschießen, muss ich mit meinem Objektiv die erstaunlichen Geistesblitze einfangen, die direkt aus dem Wesen dieses außergewöhnlichen Schauspielers kommen. Urys Tochter Danielle Thompson. Mon père avait cette immense qualité qu'il était le premier client et quelqu'un qui lui-même adorait rire. Mein Vater hatte den immensen Vorteil, dass er immer der erste Kunde war. Er lachte selbst gerne und liebte es, wenn seine Schauspieler ihn zum Lachen brachten. Es war eine große Unterstützung für seine Schauspieler, ihn hinter seiner Kamera lachen zu hören. Vor allem für Louis, der erzählte, dass ein todernster Regisseur wie Édouard Molinaro ihn total deprimiert hatte. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Mann, der wie ein Kind 15 Mal hintereinander weg über dieselbe Grimasse lachen konnte. In Rabbi Jacobe drehen die beiden so auf, dass de Funès sich anschließend mehrere Monate ausruhen muss. Kein Wunder, meint Sohn und Arzt Patrick de Funès. Denn das, was Ury mit seinem Versuchskaninchen probiert hat, grenzt an ein medizinisches Wunder. C'est un copain qui me l'avait dit, qui était chef de service. Einmal hatte mir ein Freund gesagt, der Chefarzt einer neurologischen Abteilung war, wenn dein Vater jetzt noch leben würde, würde man bei ihm bestimmt einen extrem nervösen Stromfluss messen. Er konnte Dinge tun, die eigentlich nicht zu schaffen sind. Wie als Victor Piver in Rabbi Jacob, er sagt, Piver specht und macht diese Klopfgeräusche. Schauen Sie, mit welcher Geschwindigkeit er da durchrattert. Das ist sehr neurologisch. Und diese Genauigkeit, das kann nicht jeder. Victor Piver, industriel à Paris. Piver? Piver, comment Piver? In Rabbi Jacob ist de Funès auf dem Höhepunkt seines Könnens. Wie ein Irrwisch rast er durch den Film, ohne jedes Gleichgewicht der Konstruktion, den ruhigen Erzählfluss ins Wanken zu bringen. De Funès ist ein wichtiges Element, aber er bleibt ein kleines Rädchen im riesigen Uhrmacherwerk seines Freundes. Da das Drehbuch sehr straff ist, bin ich wie in einem Schraubstock eingeklemmt. Natürlich hat mir Gérard einen gewissen Spielraum zum Improvisieren bei den Gags gelassen. Aber alles ist geregelt, damit wir noch weiter vordringen können bei der Erforschung einer noch frenetischeren Komik. Als de Funès nach den Arbeiten mit Ury wieder sich selbst überlassen wird, ist er über Nacht ein Star. Nach 20 Jahren mühseliger Statisterie ist de Funès Karriere geradezu explodiert. Und jetzt, wo er da ist, wo er schon immer sein wollte, will er selbst den Dirigierstab in die Hand nehmen. Der Mann, der unter Ury voll aufgedreht hat, dreht nun völlig durch. Ich will nicht mehr geführt werden. Louis, du stellst dich hier hin und machst das. Ich lasse mir nichts mehr befehlen. Warum sollte ein Schauspieler vor einem Herrn zittern, der sich selbst zum Regisseur ernannt hat? Ich sehe keinen Grund. Und dieser Herr sagt, Ruhe da hinten, Sie stellen sich dahinter, Sie sprechen das so. Nein, nein, nein, halten Sie die Klappe, Sie machen das so und Sie werden sehen. Und am Ende, was sehe ich? Gar nichts. Von nun an machen die Regisseure, was er will. Und weil de Funès immer schon mal einen intellektuellen Film drehen wollte, sucht er sich einen Regisseur der Nouvelle Vague. Er ruft ausgerechnet Serge Corbère an, einen ehemaligen Radrennfahrer, den er für einen Intellektuellen hält. De Funès hielt mich für einen Regisseur aus der Nouvelle Vague. Und zwar deshalb, weil ich mal der Assistent von François Truffaut war. Das ist ein völlig falscher Eindruck, weil meine Filme sehr konservativ waren. Aber ich fand es lustig, de Funès in diesem Glauben zu lassen, und ich habe ihn gefragt, ob er Fitzgerald oder Miller gelesen hatte. Daraufhin kriegt er sofort Panik, weil er Riesenkomplexe vor Intellektuellen hatte. Mit dem intellektuellen Corbère dreht de Funès den niveaulosesten Film seiner Karriere. L'Homme Orchestre. Von der Amok laufenden deutschen Synchronabteilung frei übersetzt mit »Alles tanzt nach meiner Pfeife«. Als Ballettmeister Evan Evans tourt de Funès in Begleitung seiner Tänzerinnen mit einer absurden 70er-Jahre-Choreografie durch die Welt. Der Film ist eine fulminante Pleite. Aber de Funès bekommt, was er wollte, die blauesten Augen seiner Karriere, viel Bewegung und wenig Text. Und was für Text. Bidi bidi ba, bidi bidi ba, bidi bidi ba, bidi bidi ba, cinq, six, sept. Seit der Chef ist, will sich de Funès nichts mehr sagen lassen. Er verkündet, dass er künftig selbst die Regie, die Produktion und sogar die Drehbücher seiner Filme übernehmen wird. Und das tut er auch. In den Gendarme-Filmen führt Jean Giraud nur offiziell die Regie. In Wahrheit hat de Funès alles in der Hand. Er kontrolliert das Licht, die Stunts, die Musik, den Schnitt, die Besetzung, sogar die Bürokräfte. Ja, selbst die Filmvorführer können sich seiner Allmacht nicht entziehen. Patrick de Funès. Er graste alle Kinosäle ab, um die Tonqualität zu überprüfen. Denn oft hatten es die Platzanweiserinnen in den großen Kinosälen satt, dauernd so Bescheid zu werden, dass sie zum Kinovorführer hochgingen und sagten, hey Coco, kannst du mal ein bisschen runterdrehen? Mit den Jahren beherrscht de Funès Beruf immer mehr sein Familienleben. Umgekehrt wird auch seine Familie immer präsenter in den Filmen. De Funès, der am Anfang seiner Karriere nur gehörnte Ehemänner in derben Farsen gibt, spielt jetzt das, was er wirklich will. Treue Ehemänner und besorgte Familienväter. Auch am Set taucht er nie mehr ohne seine Familie auf. Am liebsten würde er alle seine Filme auch gleich mit der eigenen Familie besetzen. Und er beginnt mit seinem jüngsten Sohn, Olivier de Funès. Es gab eine echte Komplizenschaft zwischen den beiden. De Funès hatte sehr viel Spaß mit seinem Sohn. Durch ihn blieb er auch ruhig, denn eigentlich war er sehr nervös und angespannt. Aber sobald Olivier da war, wurde er zum Familienvater. Und bestimmt hätte Louis de Funès am liebsten auch mit seiner eigenen Ehefrau Jeanne gespielt, wenn sie ihn nicht schon gemanagt und gecoacht hätte. Seine Ehefrau in den Filmen, Claude Jansac, hat jedenfalls große Ähnlichkeit mit seiner echten Ehefrau. Aber die Schauspielerin wurde ja auch von ihr gecastet. Durch ein merkwürdiges Paradoxon packt ausgerechnet der zurückgezogenste Mann der Nation seine Filme voll mit Menschen und Details aus seinem Privatleben. Überall wimmelt es von seinen Hobbys. Er tanzt, kocht und angelt ohne Ende. Seinen Ehering legt er in den Filmen nicht mehr ab. Und selbstverständlich gehört das Schloss aus den Fantomas-Filmen ihm selbst. Durch eine merkwürdige Wechselwirkung überschneiden sich zunehmend die Rollen von Louis de Funès und die Realität. Er übernimmt privat die Psychologie seiner Rollen. Er wird so nervös, besorgt und überfürsorglich, dass er ständig prüfen muss, ob seine Kinder noch atmen. Nachts hörte ich immer, wie er auf leisen Sohlen aus dem Schlafzimmer ging, um nach dem Gashahn zu sehen und alle Fenster zu inspizieren. Auf dem Rückweg ins Bett machte er stets für einen Moment vor meinem Zimmer Halt und überzeugte sich, dass alles in Ordnung war. Und das auch noch, als ich 20 war und wohl nicht mehr Gefahr lief, dem plötzlichen Kindstod zu erliegen. Mit seinem ersten großen Geld legt sich de Funès ein Schloss zu, das viel zu groß ist für ihn. Das Schloss von Maupassant hat 365 Fenster, mehrere hundert Räume und unglaublich viele Türen. Der neue Schlossherr, der kürzlich noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung bewohnte, ist von der irrsinnigen Größe seines neuen Heimes total überfordert. Bewaffnet mit einem riesen Schlüsselbund von 30 Schlüsseln, zieht die kleine Person jeden Abend los, um jede einzelne Tür seines großen Schlosses eigenhändig abzuschließen. Aber bald ist ihm selbst das nicht sicher genug. Patrick de Funès. Er hatte fixe Ideen und hatte zum Beispiel überall Alarmanlagen installiert. Er hatte zwar das Beste besorgt, was es technisch gab, trotzdem funktionierte es damals nicht so gut. Der Alarm sprang oft einfach so völlig ohne Grund an. Und mein Vater, vom Alarm aufgeschreckt, musste durch den Garten sprinten, eine Tür aufreißen, um dann mit einem Satz in einen Schrank zu springen, in dem man einen Schlüssel drehen musste, den er meist verloren hat. Mit dem Ruhm wächst auch die Paranoia des hyperbesorgten Mannes. Der schwerreiche de Funès sieht überall Diebe. Taschen von Gästen und Verwandten werden gefilzt, Hausangestellte heimlich belauert. Selbst der altgediente Gärtner wird von Vater und Sohn verdächtigt. On avait dans la maison un voleur. Wir hatten einen Dieb im Haus, den Gärtner. Mein Vater meinte, er würde ihm die Ernte stehlen, die er so mühsam angepflanzt hatte. Und das stimmte sogar. Und mit den gelegten Eiern war es genauso. Mein Vater versteckte sich im Garten, zählte seine Eier, machte ein Zeichen darauf, damit er sie wiedererkennen konnte, falls sie gestohlen würden. Und als mein Vater eines Tages entdeckte, dass der Gärtner einen Bruder hatte, der auch noch Schlosser war, diese Szene ist wie direkt aus dem Geizigen von Molière entnommen. De Funès verdächtigt seine Leute so lange, bis sie tatsächlich anfangen zu klauen. Mit den Jahren ist de Funès immer mehr selbst zum Molière-Charakter geworden. Zu einem schrägen Troll, der, wenn man ihn lässt, seine harmlose Umwelt pausenlos terrorisiert. In seinem Privatleben zumindest. Denn auf der Leinwand wird ihm immer eine Geschichte in den Weg gestellt. Seine Frau Jeanne sucht ihm nur noch Stoffe aus, in denen er gezwungen wird, sein großes Herz auszupacken. So egoistisch seine kleine Person auch sein mag, wenn ihr ein Baby in den Schoß gelegt wird, ist sie völlig wehrlos. Mit den Jahren wird Louis de Funès immer sentimentaler. Der Mann, der selbst in einer halben Familie groß geworden ist, will jetzt nur noch Familie zelebrieren. Am Set, im Film, überall. Daniel Thompson. De Funès hatte einen Großteil seiner Jugend als Barpianist verbracht. Tagsüber war er Statist und nachts spielte er in Bars. Dabei hat er damals nur davon geträumt, einfach Familienvater zu sein und in seinem beschaulichen Heim zu sitzen. Und als der Erfolg endlich kam, wollte er nur noch eines, mit Frau und Kindern zu Hause bleiben. Louis de Funès hat Herz und Egoismus, Freude und Schadenfreude zusammengebracht. Und das ist das Geheimnis seines Erfolges. Geschult an den gefühlskalten Egoisten von Molière, hat er ihnen ein Herz wachsen lassen und ihnen Enthusiasmus und Wärme gegeben. Patrick Préjean. C'est un égoïste et un violent. De Funès spielt einen Egoisten, einen gewaltigen Egoisten. Er schlägt die Leute, schüttelt und quält sie. Es ist ein sehr exzessiver Charakter und was er spielt, ist eine sehr aggressive Form von Komik. Und trotzdem ist er sympathisch. Ursprünglich wollte de Funès einmal romantischer Liebhaber werden. Dafür ist er zu spät zum Film gekommen, aber er ist viel mehr geworden. Statt sich in seiner Jugend zu verbrennen, hat er im Alter echtes Feuer entwickelt. Der Mann, den die Franzosen nur alt kennen, ist mit den Jahren immer durchlässiger und beweglicher geworden. Und auf zauberhafte Weise immer jünger. Vielleicht, weil er immer noch staunt über eine Welt, die er doch eigentlich kennen müsste. Eine Welt, in der die Freude noch größer ist als die Liebe. Und wer weiß, ob seine Augen nicht deshalb im Alter immer größer und größer und blauer geworden sind. Er hatte wirklich sehr schöne blaue Augen. Und das fällt einem in den Filmen meist nicht sofort auf, weil man so viel lachen muss. Aber wenn man ihn traf und mit ihm zusammen zu Abend aß, dann dachte man plötzlich, der hat aber schöne blaue Augen. Mais en revanche, quand on déjeunait avec lui, qu'on dînait avec lui, on se mettait à regarder, on dit, non, il a vraiment des beaux yeux bleus. Sie hörten Die schönen blauen Augen von Louis de Funès. Ein Feature von Rebecca Partusch. Es sprachen Barbara Becker, Ilka Teichmüller, Wolfgang Kondrus, Matthias Horn, André Kudella, Henna Lindemann und Ingolf Müller-Beck. Ton und Technik Martin Kropp. Regie Rebecca Partusch. Redaktion Gerwig Epkes. Eine Produktion des Südwestrundfunk 2010.